NDR Info. Hintergrund. 24-Stunden-Betreuung, das ist oft die schnelle Lösung für pflegebedürftige Menschen. Mehr als 3 Millionen werden in Deutschland im eigenen Zuhause gepflegt, Tendenz steigend. Für die Angehörigen bedeutet das entweder viel Zeit freischaufeln, den eigenen Job aufgeben und sich selbst kümmern oder eine Betreuerin einstellen. Über eine der zahlreichen Vermittlungsagenturen, die im Internet ihre Dienste anbieten. Die Nachfrage ist riesig und es herrscht Preisdruck. Doch was bedeutet das für diejenigen, die diese Arbeit machen? Meist ungelernte Frauen aus Osteuropa. Schätzungen zufolge mehr als 600.000 Menschen. Im NDR-Info-Hintergrund hören Sie Teil 2 eines Features von Lennart Bannholzer und Alexandra Bedian. Ich arbeite tatsächlich 21 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, mit den Nächten dazu. Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Sie kommen aus dem Osten Europas nach Deutschland und pflegen Menschen, die nicht mehr selbstständig leben können. Rund um die Uhr. Es handelt sich hier auch um eine moderne Form von Zwangsarbeit. Die tägliche Arbeitszeit oft jenseits des Erlaubten. Das Gehalt weit entfernt vom Mindestlohn. Und das Arbeitsverhältnis sehr häufig unklar. Da kam dann eine Frau und hat Verträge verteilt. Setzt euch und unterschreibt, hat sie gesagt. Ich habe gar nicht verstanden, was ich da unterschreibe. Es war total chaotisch. Die Betreuerinnen lassen ihre Familien für Monate zurück, verschwinden in fremden Häusern und Wohnungen. Und das wohl häufig zu immer schlechteren Bedingungen. Was wir aber immer öfter hören, ist, dass zunehmend auch Kolleginnen aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland kommen. So zum Beispiel Frauen aus der Ukraine, die über Polen nach Deutschland entsandt werden. Im Alltag sind sie unsichtbar, die Gesellschaft aber braucht sie. Betreuungskräfte aus Osteuropa. Immer da und ausgenutzt? Teil 2. Ukraine. Ein Feature von Lennart Bannholzer und Alexandra Bedian. Wir fahren durch Bayern. Über eine schmale, kurvige Straße in einen kleinen Ort in der Nähe von München. An einer Kreuzung steht ein schwarz-weiß angestrichener Maibaum. Daran 3 Schilder mit der Aufschrift Grundrechte, Bildung, Geselligkeit. In der Dorfkneipe treffen wir Eva aus Polen, eine sogenannte 24-Stunden-Betreuerin. Sie pflegt in einem Privathaushalt eine demente alte Frau, rund um die Uhr. Aus Angst vor ihrem Arbeitgeber möchte sie unerkannt bleiben. Eigentlich heißt Eva anders. Wir sprechen ihre Stimme nach. Ich arbeite tatsächlich 21 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, mit den Nächten dazu. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Die Frau, die Eva pflegt, muss morgens gewaschen und ihre Windeln regelmäßig gewechselt werden. Außerdem muss sie putzen, einkaufen, Frühstück, Mittagessen und Abendessen vorbereiten. Und dann, um 12 Uhr nachts, wenn die Tabletten nicht gut eingestellt sind, dann steht sie 2 oder 3 Mal pro Nacht auf. Und dann muss ich auch mit aufstehen, weil sie durchdreht, schreit oder irgendwas erzählt. Und dann um 5 oder 6 muss ich schon wieder raus. Eva überlegt aufzuhören, etwas anderes zu machen. Sie glaubt, dem Arbeitgeber, der sie vermittelt hat, wäre das egal, weil sich immer jemand findet, der den Job übernimmt. Obwohl die Frauen Löhne bekommen, für die in Deutschland niemand arbeiten würde. Der Markt an Betreuungskräften ist riesig. Schätzungen zufolge arbeiten mehr als 600.000 Betreuerinnen in deutschen Haushalten. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Frauen aus Polen, Rumänien oder Bulgarien tauchen in keiner offiziellen Statistik auf, denn die Vermittlungsagenturen werben sie in ihren Heimatländern an und schicken sie dann direkt in die Familien. Wir sind in Berlin bei der Beratungsstelle Faire Mobilität vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie setzt sich für die Betreuerinnen aus dem Osten Europas ein. Justina Oblacewicz ist die Koordinatorin. Im Schnitt könnte man sagen, dass sie so Pi mal Daumen 1.300, vielleicht 1.400 Euro verdienen. Aber das darf man nicht vergleichen mit einem ganz normalen Vollzeitarbeitsverhältnis, wo sie eben 40 Stunden arbeiten, den Mindestlohn kriegen. Die Betreuungskräfte arbeiten bis zu 24 Stunden, nicht immer, aber in aller Regel, und es ist immer der Fall, dass sie mehr arbeiten als das, und es ist immer so, dass sie mehr arbeiten als das, was vertraglich vereinbart ist. Und wenn Sie sich den Zeitaufwand anschauen, den Sie dafür arbeiten müssen, dann sprechen wir von Löhnen von wenigen Euro pro Stunde. Eigentlich stünde den Betreuerinnen für jede Stunde, egal ob Arbeits- oder Bereitschaftszeit, der Mindestlohn zu. Das hat das Bundesarbeitsgericht im vergangenen Jahr in einem Urteil bestätigt. Doch konkret verbessert hat sich seitdem nichts. Im Gegenteil, Oblatzewitsch berichtet von einer neuen Entwicklung. Was wir immer öfter hören, ist, dass zunehmend auch Kolleginnen aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland kommen. So zum Beispiel Frauen aus der Ukraine, die über Polen nach Deutschland entsandt werden. Und da, so hören wir, sind die Beschäftigungs- oder die Arbeitsverhältnisse noch viel, viel schlechter als bei den Kolleginnen aus Polen zum Beispiel. Da hören wir von Löhnen von 800 Euro. Noch schlechtere Arbeitsbedingungen und das für noch weniger Geld? Kann das sein? Wir recherchieren bei Facebook und stoßen auf Gruppen, in denen gezielt nach ukrainischen Betreuerinnen gesucht wird. Eine Gruppe hat fast 15.000 Mitglieder. Auf dem Titelbild eine pflegebedürftige Frau und eine junge Betreuerin, die sich anlächeln. Darunter reihen sich die Posts in ukrainischer und russischer Sprache aneinander. Sie klingen wie diese. Sehr dringend. Arbeit in Deutschland in der Pflege. Kann ohne Sprachkenntnisse sein. Gehalt ab 800 Euro monatlich. Beste Jobs für Betreuerinnen mit Deutschkenntnissen. Freie Stellen in Deutschland. Stabiles Gehalt. Wenn du überhaupt keine Sprachkenntnisse hast, 800 Euro monatlich. Wer nimmt solche Angebote an? Wir sprechen mit einigen Frauen aus der Ukraine. Immer über Facebook. Sie bestätigen uns, 800 Euro, das sei bei vielen Agenturen tatsächlich der übliche Lohn. Für harte Arbeit rund um die Uhr. Doch öffentlich darüber sprechen wollen die meisten nicht. Zu groß ist ihre Angst vor den Agenturen. Nach langer Suche dann doch ein Erfolg. Wir finden eine Ukrainerin, die als Betreuerin in Deutschland war und bereit ist, mit uns zu sprechen. Wir sind in einer Kleinstadt in Polen verabredet. Mit Ljubow, die noch vor wenigen Wochen bei einer Familie in Hessen gearbeitet hat. Doch dort war alles anders als erwartet. Mittlerweile arbeitet sie hier in Polen, in einer Fabrik. Zurzeit wohnt sie in einer Plattenbausiedlung. Aus dem Fenster ist eine Kirche zu sehen. Hier lebt Ljubow mit anderen ArbeiterInnen zusammen in einer Wohnung. Sie kocht gerade Kaffee auf dem Gasherd. In der Küche riecht es nach deftigem Essen mit viel Fleisch. In ihrer Heimat in der Ukraine gäbe es nur wenige und schlecht bezahlte Jobs, erzählt sie. Sie möchte, dass es ihre Kinder einmal besser haben. Meine Kinder sollen ja die beste Ausbildung bekommen. Meine Tochter braucht auch Nachhilfeunterricht. Sie geht schon in die 9. Klasse. Ich habe also einfach durch Facebook gescrollt und dann habe ich so eine Vermittlerin gefunden. Für Pflege in Deutschland. Sie hat mir gesagt, es gibt da eine Stelle. Das Gehalt sind 800 Euro, weil ich kein Deutsch kann. Aber im ersten Monat sollte ich nur 650 Euro bekommen. 150 waren die Gebühr für die Vermittlerin. Sie hat den Job über eine Agentur angenommen, erzählt sie uns. Mit dem Gehalt war sie einverstanden, weil sie kein Wort Deutsch spricht und keine Erfahrung mit der Betreuung pflegebedürftiger Menschen hat. Kurze Zeit später ist sie schon unterwegs. Aus der Ukraine nach Polen. An der Grenze habe sie sagen sollen, sie komme, um in Polen als Putzfrau zu arbeiten. Doch das eigentliche Ziel war eine Art Hostel der Agentur. In einem Zimmer haben 12 Menschen gewohnt, in einem anderen 4. Alle kamen aus der Ukraine, aus Donetsk, aus den Karpaten, dem Osten, dem Westen. Und alle haben die Stelle über Facebook gefunden. Die Vorbereitung auf den Einsatz dauerte eine Woche und bestand allein aus einem Deutschkurs. Täglich 90 Minuten online, insgesamt 6 Mal. Das war's. Am Ende sollten die Ukrainerinnen Verträge für die Arbeit in Deutschland unterschreiben. Die meisten Seiten waren auf Polnisch. Es gab keine Übersetzung. Im Garten stand so ein runder Tisch. Da kam dann eine Frau und hat Verträge verteilt. Setzt euch und unterschreibt, hat sie gesagt. Ich sage auch wo. Auf welcher Seite? Ich habe gar nicht verstanden, was ich da unterschreibe. Aber die Frau meinte, alles gut. Und dann haben wir halt unterschrieben. Es war total chaotisch. Aber sie hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Und dann habe ich ihr halt geglaubt. Kurze Zeit später seien sie und die anderen Ukrainerinnen in Kleinbussen unterwegs zu den Familien gewesen. Ljubow kommt um 3 Uhr nachts an, wird bei einer Familie in einer hessischen Kleinstadt abgesetzt. Schon am nächsten Morgen beginnt ihre Arbeit. Sie soll den ganzen Tag arbeiten, täglich das gesamte Haus putzen und sich um eine 90-jährige Frau kümmern. Viel zu viel. Nach einer Woche will sie einfach nur noch zurück. Sie ruft bei der polnischen Agentur an, die sie nach Deutschland geschickt hat. Aber die will sich, so erzählt es Ljubow, nicht um sie kümmern. Da habe ich gesagt, ich fahre nach Hause. Und die meinten, dann fahren sie eben. Aber ich habe darauf bestanden, dass sie sich um die Rückfahrt kümmern, weil die haben ja gegen den Vertrag verstoßen. Aber sie wollten nicht. Dann habe ich mit der Polizei gedroht. Und dann haben sie doch noch einen Bus geschickt. Was Ljubow uns erzählt, können wir nicht genau überprüfen. Doch ihre Beschreibungen ähneln dem, was uns andere Betreuerinnen aus der Ukraine berichten. Zurück in der Redaktion schauen wir nochmal in die Facebook-Gruppen. Welche Agenturen werben dort Ukrainerinnen an? Ein Name, der immer wieder fällt, Konik. Wir schreiben die polnische Agentur an, wollen ein Interview über das Geschäft mit den Ukrainerinnen führen. Doch Konik antwortet uns, zurzeit würden keine Betreuerinnen mehr aus der Ukraine vermittelt. Das wundert uns, denn wir bekommen über Facebook Unterlagen und einen Vertrag, den Konik mit einer ukrainischen Betreuerin geschlossen hat. Zum Zeitpunkt unserer Anfrage an die Agentur läuft er noch. Darin festgeschrieben ist ein monatliches Gehalt von 960 Euro. Außerdem erfahren wir, die Betreuerin hatte keine Arbeitserlaubnis für Deutschland. Auf den Unterlagen sehen wir noch einen weiteren Namen. Es ist die deutsche Agentur, die die Ukrainerin vermittelt haben soll, SenioCare 24. Wir schauen sie uns genauer an, eine Agentur mit großer Medienpräsenz. Insbesondere die Geschäftsführerin Renata Föri ist eine gefragte Gesprächspartnerin beim Thema 24-Stunden-Betreuung für ZDF heute Tagesthemen Bild TV. Auch zum Thema Arbeitslöhne. Im Deutschlandfunk sagte sie im vergangenen Jahr: Seit 17 Jahren als erster und unabhängige Vermittlungsagentur kämpfe ich für bezahlbare und legale Pflege zu Hause. Einerseits für gute Löhne für die Betreuungskräfte, andererseits jedoch noch zu bezahlbaren Konditionen für die pflegebedürftigen Menschen. Und so eine Agentur soll eine Ukrainerin vermittelt haben und das mit einem Gehalt von unter 1.000 Euro? Darüber wollen wir mit Renata Föri sprechen und vereinbaren ein Interview. Wir fahren in die Kleinstadt Kandel in Rheinland-Pfalz. Dort ist der Verwaltungssitz der Agentur. Weitere Büros gibt es in Städten wie Hamburg, Berlin und München. Hallöchen, herzlich willkommen bei SenioCare 24. Bei SenioCare 24 beginnen die Kosten für eine Betreuerin bei 1.770 Euro. Je nachdem, wie gut sie Deutsch sprechen soll, steigt der Preis. Das ist im Prinzip unser Team, wo mit Osteuropa zusammenarbeitet und natürlich auch jeden Wunsch vom Kunde versucht zu erfüllen. Die Geschäftsführerin zeigt uns das Herzstück ihrer Agentur, ein Callcenter, in dem an diesem Tag 5 MitarbeiterInnen arbeiten. Sie tragen Headsets. Wenn sie im Gespräch sind, leuchtet an ihrem Tisch eine rote Lampe auf. Von hier aus telefonieren sie mit Familien in ganz Deutschland. Für uns ist es sehr wichtig, dass jeder Kunde zufrieden ist und ebenfalls die Pflegekraft. Seit 17 Jahren kämpfe ich für gute Löhne für die Pflegekräfte und für die Wertschätzung jeder Pflegekraft. Ich möchte, dass niemand ausgenutzt wird, dass die Pflegekräfte sich wohlfühlen und jahrelang mit uns arbeiten. Föri präsentiert ihre Agentur als guten Arbeitgeber. Im Interview wollen wir wissen, wie das mit dem zusammenpasst, was uns berichtet wurde. Wir hatten ja auch ganz viel mit Betreuerinnen gesprochen und uns quasi so die andere Seite auch mal angehört und hatten dann auch gesehen, dass die Agentur Konik irgendwie häufiger auch mal auftaucht und irgendwie es da Erfahrung gibt. Und mit denen arbeiten sie ja auch, glaube ich, zusammen, hatten wir irgendwie auf der Website gesehen. Können Sie mal beschreiben, wie diese Zusammenarbeit abläuft? Die Zusammenarbeit mit Firma Konik funktioniert sehr gut und das schon seit 10 Jahren. Wir haben mit jedem Partner steht und ständig Kontakt. Und wenn ein Kunde Beschwerde macht, melden wir das, egal welchen Partner, sofort das weiter und fragen einfach nach Verbesserung. Kursieren ja dann auch irgendwie verschiedene Verträge, so, die man dann irgendwie mal so zu Gesicht bekommt. Und wir hatten da irgendwie auch einen Vertrag gesehen, wo dann tatsächlich auch jemand wohl aus der Ukraine über Konik und dann bei einer Senior-Care-Familie gearbeitet hat, wohl auch ohne Arbeitsvisum und dann nur 800 Euro verdient hat. Kann sowas sein? Also das weiß ich nicht. Das müsste ich erstmal diesen Vertrag bekommen, müsste ich auch die Familie und die Pflegekraft. Es könnte sein, dass die Pflegekraft zum Beispiel noch nie in Deutschland war, gerade mit den 1770 Euro vermittelt ist, Sprachkurs vielleicht besucht hat und gerade frisch anfängt mit 800 oder 900 Euro. Das heißt, man kann sagen, am Anfang kann sein, dass eine Pflegekraft noch 100.000 Euro verdient. Sobald sie etwas Deutsch verbessert hat, geht der Preis nach oben und somit verdienen die Frauen dann automatisch 1200 Euro netto. Was ist dann schon 2-2-1-2 für den Kunde? Wie groß ist der Anteil an Ukrainerinnen? Also im Moment sehr klein, also etwa 20% machen wir Ukraine. Doch wir fragen uns, wie das hier gemacht wird. Bei dem uns vorliegenden Vertrag hatte die Betreuerin nur ein Arbeitsvisum für Polen. Aber wäre nicht ein deutsches Visum notwendig, um hier arbeiten zu dürfen? Mit deutschem Visum ist es gar nicht realistisch. Das heißt, wenn man befragt 5 Rechtsanwälte und 5 Experten, 4 sagen, es ist machbar, es ist möglich. Ein polnisches Unternehmen darf auch ukrainische Bürger nach Deutschland entsenden. Wir sind verwirrt. Gibt es wirklich keine eindeutige Regelung? Wie sieht es jemand, der vom Fach ist? Wir machen uns auf den Weg zu einer Professorin für Arbeitsrecht, Christiane Broers von der Universität Oldenburg. Wir zeigen ihr die Vertragsunterlagen. Ist diese Praxis wirklich erlaubt? Darf eine Ukrainerin mit einer polnischen Arbeitserlaubnis in Deutschland als Betreuerin arbeiten? Das, was die Betreuerinnen hier bekommen haben, die Arbeitserlaubnis, die die haben, bezieht sich nur auf Polen. Die hat keine Wirkung für einen Einsatz von Polen aus nach Deutschland. Wer aus einem Drittstaat wie der Ukraine kommt und in Deutschland arbeitet, braucht in fast allen Fällen ein Visum. Das muss bei einer deutschen Auslandsvertretung beantragt und bewilligt werden. Das bestätigt uns auf Nachfrage auch der Zoll. Ganz wichtig für die Vermittlungsagentur, wenn Personen eingesetzt werden und Arbeitskräfte überlassen werden, die keine Arbeitserlaubnis haben, das greift in die Regelungen des Strafrechts dann ein. Die Vermittlungsagentur macht sich strafbar, das heißt, die Geschäftsführer, die Geschäftsführerinnen der Vermittlungsagentur können sie strafbar machen. Das ist eine Strafbarkeit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, also keine Bagatelle. Das sind deutliche Worte. Wir wollen auch die andere Seite hören und bitten Renata Föri um eine Stellungnahme. Sie schickt uns ein langes Papier. Darin bezieht sie sich auf verschiedene Urteile des Europäischen Gerichtshofs und auf eine Rechtsauskunft des Zolls. Der zufolge sei ein Visumsverfahren ausgesetzt, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung eines langfristigen Aufenthaltsberechtigten besitzen. SeniorCare 24 teilt uns mit, für ihre Betreuerinnen sei kein deutsches Visum oder eine deutsche Arbeitserlaubnis einzuholen, es reicht ein polnisches D-Visum. Doch genau hier sehen ExpertInnen und auch der Zoll eine Fehlinterpretation. Eine langfristige Aufenthaltsberechtigung gebe es erst, wenn man sich 5 Jahre ununterbrochen in einem EU-Staat aufgehalten habe. Doch trotz dieser Rechtslage sehen die Agenturen für sich einen gewissen Spielraum. Vielleicht auch, weil es nur wenige Kontrollen gibt. Zurück zu den Betreuerinnen. Die machen sich aus Sicht der Arbeitsrechtlerin nicht strafbar. Sie können sogar auf den Mindestlohn klagen. Das Problem? Es wird ihnen vorgespiegelt, sie haben überhaupt keine Rechte. Die fahren einfach in ihre Ausgangsländer zurück und bekommen dort auch keine Sozialversicherungsleistungen. Das ist falsch. Das Arbeitsverhältnis kommt zu der Familie zustande und auch die Sozialversicherungsabgaben sind selbstverständlich zu leisten. Die Ansprüche können eingeklagt werden und auch die Sozialversicherungsverträge sind in der Pflicht, die Sozialversicherungsbeiträge einzutreiben. Und zwar nicht nur bei der Familie, sondern auch bei den Vermittlungsagenturen, die ja im großen Stil Geld gemacht haben durch die Schwäche der Arbeitnehmerinnen, die sie in ein anderes Land verschicken. Abgesehen davon, dass sie selbstverständlich nicht den deutschen Mindestlohn bekommen, sondern, wie gesagt, einfach deren wirtschaftliche Notlage ausgenutzt wird, sodass man sagen kann, es handelt sich hier auch um eine moderne Form von Zwangsarbeit. Ausbeutung als Stütze des deutschen Pflegesystems? Es gibt Handlungsbedarf für die Politik. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung findet sich immerhin eine vage Formulierung. Es solle eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung geschaffen werden. Aber wie könnte die aussehen? Vor einem halben Jahr gab es für einen kurzen Moment große Aufmerksamkeit für das Thema. Ein Gerichtsurteil hatte aufgezeigt, wie schlecht die Arbeitsbedingungen in der Branche sind. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äußerte sich damals. Es ist nicht zumutbar, dass eine Person 24 Stunden im Haushalt bereit ist und übrigens dafür dann keinen Lohn bekommt. Das ist der falsche Weg. Aber es ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, es ist eine Aufgabe der Pflegepolitik. Aber was plant der Bundesarbeitsminister nun konkret, um die angekündigte rechtssichere Grundlage zu schaffen? Darüber wollen wir mit Hubertus Heil sprechen und schicken ihm eine Anfrage. Doch ein Interview bekommen wir nicht, nur ein schriftliches Statement. Viele Pflegebedürftige möchten zu Hause gepflegt werden, solange es geht. Das wollen wir weiter ermöglichen. Allerdings darf dies nicht zu Lasten der Betreuungskräfte gehen und wir dürfen die Pflegebedürftigen und deren Angehörige finanziell nicht überfordern. Weiter heißt es vom Bundesarbeitsministerium: Verbesserungen in der häuslichen Betreuung sind Teil der Verbesserungen der Pflegeinfrastruktur. Das ist ein Schwerpunktthema in dieser Legislaturperiode, an dem mehrere Ressorts unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums arbeiten werden. Das Ministerium bleibt sehr allgemein, kaum mehr als Phrasen, keine konkreten Antworten auf unsere Fragen. Und wir werden ans Gesundheitsministerium weiterverwiesen, das sei eigentlich zuständig. Wir fragen auch dort an, doch das Gesundheitsministerium verweist uns wieder zurück an das Arbeitsministerium. Es dreht sich im Kreis. Doch wenn niemand zuständig sein will, wie soll sich dann etwas ändern? Sowohl Pflegebedürftige als auch Betreuerinnen warten auf eine Lösung. Wie könnte die aussehen? Justina Oplatzewitsch von Faire Mobilität hat eine klare Vorstellung. Diese Lösung muss aber auch heißen, dass insgesamt das Pflegesystem nochmal umreformiert werden muss, um eben Angebote zu schaffen, dass die Familien dann auch Unterstützungsmöglichkeiten haben, um eben zum Beispiel über Tageseinrichtungen oder Nachteinrichtungen sonstige ambulante Möglichkeiten, ihre Angehörigen, die ja pflegebedürftig sind, irgendwo unterzubringen, auch entlastet zu werden. Also das braucht es. Ihre Hoffnung? Wenn die Familien entlastet werden, werden es auch die Betreuerinnen. Gleichzeitig ist für sie klar, die Arbeitsbedingungen müssen sich ändern. Hin zu einem deutschen Arbeitsvertrag, geregelten Arbeitszeiten und Mindestlohn. Der Reformbedarf ist riesig. Das ist für uns nach dieser Recherche eindeutig. Unklar bleibt aber, ob die Bundesregierung das Problem tatsächlich lösen wird. Solange nichts passiert, sind es die Pflegebedürftigen, die leiden. Und vor allem Betreuerinnen wie Ljubow, Eva, Cemek und Magda. Sie bleiben weiterhin reinen Marktmechanismen ausgeliefert und auf sich allein gestellt. Sie hörten Betreuungskräfte aus Osteuropa. Immer da und ausgenutzt. Teil 2 Ukraine. Ein Feature von Lennart Bannholzer und Alexandra Bidian. Ein Podcast von NDR Info.